Warnung: Episoden dieses Podcasts können irritierende oder ablenkende Hintergrundgeräusche enthalten und sollten bei gefährlichen oder Konzentration erfordernden Arbeiten sowie während der Teilnahme am Straßenverkehr nicht gehört werden. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mike, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Episode 45. Was wir euch letzte Episode schuldig geblieben sind, ist die Wartung des Caches der Holden. Daher ohne Umschweife Ton ab. Ja, eine schöne Brücke bei Nässe Rutschgefahr. Egal bei welchem Wetter, Einsturz oder Durchbrechgefahr. So sieht's aus. Die andere haben sie ja recht schön gemacht. Aber bei der, ja, da muss man vielleicht auch noch mal ran. Was sagt die denn jetzt? Ah, mein Arm vibriert. Ich habe das tägliche Treppenziel erreicht. Sind wir hier richtig? Ich glaube auch. Gehen wir sonst den anderen Weg? Ich nehme auf, weißt du, ne? Das heißt, du kannst ruhig laut reden. Moin. Moin. Ja, das Spannende hier im Oberbergischen auf dem Land ist, wenn der Baum mal nicht knarzt, sondern tatsächlich umfällt oder so. Neulich war dieser, was heißt neulich? Letztes Jahr oder so, war hier dieser Weg, den wir jetzt gehen, den seht ihr natürlich nicht. Da müsst ihr hören. Tut mir jetzt leid. Abgesperrt wegen Holzeinschlag. Der ist jetzt wieder offen. Und weil wir heute ja schon ein paar Schritte gemacht haben, nehmen wir heute einfach mal den. Da schau her. Ein Bienenhotel. Oder mehrere. Da werde ich jetzt mal frickeln und ein Foto machen. Ja, ich gehe mal davon aus, das ist den Bienen scheißegal. Ah, Gegenlicht, das ist natürlich doof. Mal zwangsblitzen. Das ist den Bienen scheißegal, denn ob das Loch jetzt waagerecht oder senkrecht liegt, ist denen mit Sicherheit Wumpe. Interessanter Weg hier. Diese Abkürzung wird wohl öfter genommen. Das wolltet ihr doch hören, ne? Es geht bergauf. Mann, vor uns schiebt jemand einen Kinderwagen. Aber nicht so laut wie ich. Ohne. Ich glaube, diese Steilstrecke hier, dieser Weg ist gut als Abkürzung von oben nach unten. Aber nicht umgekehrt. Jetzt dreht er mit dem Kinderwagen um. Moin. Bitte? Ja, Zeitreise. So heißt der Pfad. Und meine Fresse, wie sieht das hier aus? Hier ist ja nichts mehr. Und vor allen Dingen die Stämme hier alle auf 2 Meter abgesägt. Das ist die Strecke, die... Ich bin hier 5 Jahre jeden Sommer gegangen. Ich weiß, ob ich mich hier bin. Das ist der Panoramasteig. So, eben noch auf dem Hügel da drüben, jetzt hier, eine Vogelfutterstation. Wir haben hier in der Gegend offenbar Spezialisten, die Nabu-Schildchen beklebte Futterstationen an Bäume hängen. Und das vorzugsweise herrlich verschraubt. Ja, das ist schön. Ich habe das mal angeprangert beim Nabu. Und dann schrieb man zurück, ich solle doch mal Bescheid sagen, wo das denn wäre, weil normalerweise macht der Nabu das nicht. Und dann habe ich das beschrieben und alle 10 Meter hängt hier so ein Ding angeschraubt. Und das scheint also auch niemanden zu interessieren. Ich empfinde das natürlich als ein bisschen undezent, weil Geocacher sollen das nicht tun und Bäume beschädigen. Aber offensichtlich scheint es den Rest der Welt einen Scheiß zu interessieren. Insbesondere diese Pseudonaturschützer, die was für ihre Lieblingsvögelchen tun wollen und denen die Bäume offensichtlich auch scheißegal sind. Tja, was soll ich dazu sagen? Also quasi alles wie immer. Was ist das denn? Sind das jetzt die Holzarbeiter gewesen oder wer stellt denn hier sein Gift in die Landschaft? Baumatic. Irgendeine KG. Das ist natürlich auch geschickt, wenn Leute hier Sachen in den Wald stellen. Und dann steht vielleicht sogar noch der Firmenname drauf. Ganz toll. Ich mache mal ein Foto. Muss man sich nicht wundern. So sind sie. Die Umweltverschmutzer. Ich habe heute wohl einen Randtag. Oder wie man das so nennt. Ich bin nur am Meckern. Ihr merkt das selber, ne? Aber das kann der Jack ja rausschneiden, wenn es ihm nicht gefällt. Und wenn es ihm gefällt, na ja, dann lässt das eben drin. Ja, kann schon mal sein. Also wir hatten ja eben Eichhörnchen, die waren viel näher als die hier. Ja, das war doch eben, das waren keine 2 Meter. Das, ja, so eine Wahrnehmung ist ja auch so retrospektiv verzerrt sich über die Zeit. Genau. Irgendwann wird es auf meiner Hand gesessen haben. Ja. Wir warten noch ungefähr ein Jahr und dann hat es auf meiner Hand. Wisst ihr noch damals, 2021, als es auf meiner Hand gesessen hat, das Eichhörnchen, als wir spazieren gingen. Und 2022, nee, da war ja die Sache mit dem Krabbenkutter. Und 2023 kann ich dann erzählen, wie es an meinem Ohr geknabbert hat, trotz Pandemie. Das ist der Hammer. Ne? Also, ja, das ist diese Wahrnehmungsverzerrung über die Zeit. Das haben viele Menschen. Viele glauben im Alter, sie hätten auch mal gut ausgesehen. Stimmt gar nicht. Da bin ich ja mal gespannt. Also wenn die, die uns entgegenkommen, jetzt gleich zu dritt nebeneinander weitergehen, dann werde ich auch, ich zu zweit plus meine Frau, dann gehen wir auch zu dritt hier auf dem Weg nebeneinander und dann gucken wir mal. Ne? So. Weil wegen Abstand. Ein Teil davon könnte eigentlich auch schon geimpft sein. So wie die aussehen. Hä? Genau. Die geimpft. Wir hatten es ja schon. Also kann ja nichts passieren. Trotzdem soll man ja Abstand halten. Ich könnte jetzt ostentativ diese Maske aufsetzen und ein bisschen husten. Mal gucken, was dann ist. Ich würde diesen Weg hier ja auch nicht gehen, weil der ist viel zu schmal und seitlich ist überall Stacheldraht. Das heißt, man kann sich gar nicht vernünftig ausweichen. Ja, das nützt noch nichts. Was? Was denn? Ich kann halt nichts für meinen Husten. Wind. Sonne und Wind. Ja, leider. So, meine Liebe, an deinem Paddling ist Draht. Wir können den jetzt dahin tun, wo wir ihn immer hatten. Oder wir tun ihn alternativ mit dem Draht irgendwo an einem Zaun feströdeln. Weil dann kann man den rausziehen und wieder reinstecken, so. Vielleicht. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, da kommen noch Leute hinter uns. Ja, leider. Müssen wir halt sehen. Ja, und da unten sieht es auch schlecht aus. Also da kannst du auch nicht viel machen. Also ich würde, wenn ja, den da bevorzugen, ne? Vielleicht da an der Ecke. Aber ich kriege den Draht jetzt auch nicht abgerödelt, weil der ist ja schon miteinander verdrillt. Aber das ist hier, die haben alle so viel Misteln. Ja. Morgen. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Ja, können wir uns hier demnächst unter einen Mistelzweig stellen, ja, wenn der Baum bis dahin noch steht. Man weiß es nicht. So. Ja. Ich könnte es da oben. Da ist ja noch irgendwie so ein abgerissenes Stück. Vielleicht hier von der Vorderseite her. Oder man besorgt sich noch ein Stück Ast, genau. Gibt es da irgendeinen Zumpel, über den man diese Schlaufe hier hängen kann? Ja, ich habe auch gedacht, aber das ist der hier, der ist... Lass mich mal gucken, bitte. Ah, der ist ziemlich, weit vorne. Fängt an zu wachsen. Ja, hier ist Zaun, der ist zum Glück nicht bestromt. Ja, oder man legt das... Warte mal, gibt es hier irgendwo ein Stück Ast, was man nehmen könnte? Dann könnte man hier ein Stück Ast noch rein, also zwischenhängen und das mit dem Aststück da hochlegen. Mhm. Wenn man etwas Dickeres hätte, dann liegt er nicht so locker, dann liegt er schwerer. Sollte natürlich jetzt nicht irgend so ein Verranster sein. Hier ist natürlich nichts mit Ast. Selbstverständlich. Einen halben Baum gefunden. Bricht er gut? Hat er noch Halt? Kannst du mal gucken. Ich habe jetzt nur mal kurz, damit du Na gut. Ich behandschuhe mich mal. Obwohl, er liegt hier eigentlich recht. Haben wir hier einen Stein? Einen größeren Stein vielleicht? Oder ein Stück Wurzel oder irgendwas, was man da noch drauflegen kann. Aber dann wird wieder irgendein Spezialist kommen und legt die nachher wieder nicht drauf. Hier hinten liegt noch was. Das könnte ich nehmen. Nagel drin. Egal. Mal so quer drüber legen. Das verhakt sich da eigentlich ganz gut. Denke ich. Oh ne, den kann man ja sehen. Das ist ja richtig scheiße. Nee, dann geht das leider nicht. Dann gib mir doch mal den Ast, bitte. So. Ein Grenzstein. Ideal, um einen Stock abzubrechen. Ich sehe ihn nicht mehr. Das lassen wir so. Perfekt. Ja, danke. Wie viel haben wir? 8200, also 7000 habe ich jetzt gemacht hier. Ja, ich habe 7,6. Also nach Hause könnten von hier sowas um die 2 oder noch was sein. Dann passt das. Tennisplätze sind gut belegt. So, der mit dem Hund, der uns eben entgegenkam, ja, ne? Ja. Vom Bart her ist der das. Ja, komm, Hundi, kannst hier hinkommen. Wir kennen uns doch jetzt. Wir sind uns eben schon begegnet. Wenn du hier eh schon freiläufst. So kann man natürlich auch verhindern, dass in irgendeiner Form... Also ihr müsst euch vorstellen, hier hat einfach einer einen Hang mit Folie abgedeckt und ein paar Sträucher reingetan, so in Löcher in der Folie, damit sonst nichts wächst. Das ist... Boah, guck mal, dieses verknautschte Metallrohr. Diese Reste, die hätten wir auch nehmen können. Dann wäre das mit dem Paddling noch schwerer gewesen. Muss mal gucken, vielleicht mache ich jetzt irgendwann die Tage mal ein Stück Rohr und lege das dann mit dem Rohr oben drauf. Hä? Banner. Banner. Ja, hat dein Sohn geholfen festzumachen. Ah, also K2 hat dieses Banner da angerödelt. Ja. In dieser Höhe. Ah, hat aber eine Leiter für gebraucht. Ganz klar. Ah, der war schon mal in der Sansibar. Ja, mit einem dicken, großen, Audi. Ja, da war der bestimmt am Autozug. Was ist das? Freiburg? Ah, das ist ja auch aus dem Ort. Hamburg ist ja auch aus dem Ort. Also Tourismus gibt es nicht nur in Nordfriesland. Tourismus gibt es auch im Oberbergischen. Auch wenn das jetzt keiner hören kann, weil hier richtig Wind auf dem Mikro steht. Aber was soll ich machen? Das ist eben dieses Outdoor. Boah, jetzt wird es aber auch kühl. Ich glaube, ich muss mich mal Reiß verschließen. Wo ist er denn? Da. Das ist auch so ein Ding, wenn du dick bist und den Reißverschluss nur unten zumachst und du willst ihn dann später ein Stück weiter hochziehen und du siehst ihn nicht, weil die Wampe im Weg ist. Das ist der Allwetterplatz. Was ist denn das? Ist das hier so ein Ein Teppich? Ja, sieht aus wie Teppich. Sieht aus wie so Kunstrasen in rötlich-braun. Irgend so eine Kunstplaste. Morgen. Ne? Wir haben schon Mittag, glaube ich. Schon, ist schon so weit. Irgendwas ist immer. Es ist immer eine Frage, wann man aufsteht. Aber es ist ja echt der Knaller, wie das hier jetzt so innerhalb von ein paar Tagen die ganzen Blüten rausgekommen sind. Hier ist so eine japanische Kirsche, die sieht wunderschön aus neben, na, keine Ahnung, was das ist, irgendwas Grünem. Und dieses Kontrastverhältnis im Verhältnis zu diesem leicht bläulich schimmernden Dach der Garage am Schützenhaus, ja, das hat doch was. Frau macht ein Foto, du schickst mir das mit. Ja, ja, Kontrastverhältnis, bla bla bla. Und Geocaching. Übrigens, Geocaching war gestern. Lyrik-Caching ist der neue heiße Scheiß. Zumindest, wenn man dem Theater Bielefeld Glauben schenken darf. Unter der Überschrift Komm ins Offene laden die Betreiber zu einem lyrischen Geocaching-Spaziergang ein. Benötigt wird ein GPS-fähiges Gerät, ein QR-Code-Scanner mit der Möglichkeit, Audiofiles abzuspielen, einen Kopfhörer und ein Stift. Via Internet oder Open Caching kann man Koordinaten, die in der jeweiligen Beschreibung stehen, suchen und die Caches finden. Versteckt wurden lyrische Schatzkästchen zum Thema Unterwegssein in der Stadt. Auf jedem Cache ist ein QR-Code, der die geneigten Sucherinnen zum Gedicht führt. Es wird empfohlen, neben dem obligatorischen Stift unbedingt Kopfhörer mitzunehmen und die Caches in der angegebenen Nummerierung zu suchen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass verschwundene oder beschädigte Caches an das Theater gemeldet werden sollen, um eine zeitnahe Wartung zu ermöglichen. Lyrik-Caching, das moderne Bildungsgeheimnis für Cacherinnen von heute. Nähere Informationen findet ihr auf https://theater-bielefeld.de/programm/komm-ins-offene. Lyrik. Dichtung in Versform. Lyrik kann man übrigens auch singen. Kennt ihr zum Beispiel die Ballade vom loggenden Jack? Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Jack sind selbstverständlich rein zufällig. Merkt ihr selber. Ein Owner nagelt Dosen fest und gibt damit dem Baum den Rest. Ihm ist die Guideline scheißegal, für Bäume eine Qual. Wenn Jack einen Eintrag macht, der Reaper sich ins Fäustchen lacht, weil Jack die Wahrheit lockt, ist's mit dem Cash vorbei. Die Dose liegt nicht mehr am Ort, ein Muckel nahm dieselbe fort. Der Owner erlaubt Lockfoto, das ist erlaubt nicht so. Wenn Jack einen Eintrag macht, der Reaper sich ins Fäustchen lacht, weil Jack die Wahrheit lockt, ist's mit dem Cash vorbei. Ein Cash ist sicher angeschraubt, damit niemand die Dose klaut. Das darf laut Guideline nicht geschehen und TJ hat's gesehen. Wenn Jack einen Eintrag macht, der Reaper sich ins Fäustchen lacht, weil Jack die Wahrheit lockt, ist's mit dem Cash vorbei. Koordinaten kreativer eines Owners Cash-Motiv, weil ihm eine Erlaubnis fehlt, hat er sie falsch gewählt. Wenn Jack einen Eintrag macht, der Reaper sich ins Fäustchen lacht, weil Jack die Wahrheit lockt, ist mit dem Cash vorbei. Ein Owner hat den Cash vergraben, ohne irgendwen zu fragen, auf Fremdeigentum zudem, das wird nicht gern gesehen. Wenn Jack einen Eintrag macht, der Reaper sich ins Fäustchen lacht, weil Jack die Wahrheit lockt, ist mit dem Cash vorbei. Wenn Jack einen Eintrag macht, der Reaper sich ins Fäustchen lacht, weil's einer besser weiß, lasst lieber euren Scheiß. Apropos Jack. In der letzten Episode kam TJ durchgefroren in den Genuss einer toten Tante und bildete sich tags darauf ein, dass sich ein weiteres Puzzlestück auf der Beringinsel finden ließe. Dieser Halb- und Dester wegen setzten wir direkten Kurs auf die Beringinsel. Das Wetter spielte mit und von derart grausamen Stürmen, von denen Steller in seinem Tagebuch berichtete, blieben wir gänzlich verschont. Während dieser Tage, die sich wie Kaugummi zogen, wälzte TJ Seekarten und studierte allerhand Zeug, welches er im Internet fand. Falls ihr euch fragt, wie das möglich ist, Starlink ist das Zauberwort. TJ hat eine entsprechende Antenne in einer speziellen kardanischen Aufhängung auf dem Dach des Kudders montiert, um das Starlink-Satellitennetz zum Surfen zu nutzen. Solange die See ruhig ist, funktioniert das recht passabel. Und so konnte TJ in Ruhe recherchieren, wie er es nennt. Dabei ist ihm aufgefallen, dass die Beringinsel nicht die gesuchte Insel ist. Vielmehr ist es die kleinere Nachbarinsel Midni, die übersetzt Kupferinsel heißt. Midni ist knapp 60 Kilometer lang und zwischen 5 und 7 Kilometern breit. Der höchste Punkt ist ein 640 Meter hoher Berg im Nordwestteil der Insel. Am nordwestlichen Ende der Insel liegen die sogenannten Biberfelsen, die durch eine ca. 1 Kilometer lange Landenge mit der Insel verbunden sind. Im 19. Jahrhundert wurde von Aleuten, die ursprünglich auf der 335 Kilometer östlich liegenden Insel Attu heimisch waren, eine Siedlung Preobraschenskoje gegründet. Oder heißt das Preobraschenskoj? Keine Ahnung. Man hatte sie zur Pelztierjagd dort angesiedelt. Seit 1970 ist dieser Ort allerdings ein Lost Place, denn in jenem Jahr wurden alle Bewohner Metnis auf die benachbarte Beringinsel umgesiedelt. Seitdem dient die Kupferinsel als Studienobjekt für die Erforschung der arktischen Flora und Fauna. Oder der Geschichte von Captain Jack. Seit einer Stunde liegen wir in der Bucht vor Preobraschenskoje und Jack versucht den Landgang. Nimmst du das Schlauchboot oder das Beiboot? Für die paar Meter das Schlauchboot. Der Strand ist flach, keine Brandung, was soll da schon passieren? Bei dir weiß man ja nie. Was soll das denn heißen? Nun, hier sind zum Beispiel Seeotter, Walrosse und Polarfüchse heimisch. Vielleicht beißen die dir Löcher ins Boot und du gehst unfreiwillig baden. Haha, sehr witzig. Hast du eigentlich das Funkgerät wieder hingekriegt? Ja, nach 2 Jahren im Reis ging's wieder. Nur im Reis? Ja, wieso? Weil im Salzwasser Salz ist. Und? Weil Salz korrosiv wirkt. Ach, das wird schon laufen. Und was hast du jetzt vor? Ich sehe mir den Ort an, vielleicht finde ich dort einen Hinweis. Also genaueres weißt du nicht. Noch nicht. Aber wenn es dort etwas gibt, werde ich es finden. Außerdem ist da ja dieses X auf der Skizze, die ich abgezeichnet habe. Du meinst deine absolut maßstabsgetreue Skizze mit den feinen Linien, die nur wenige Meter Abweichung... Ach, halt doch den Rand. Du wirst schon sehen. Da ging er hin, aufs Schlauchboot und paddelte von dannen. Aufgrund der niedrigen Vegetation der Insel schien es ein übersichtliches Unterfangen. Unweit des Strandes stehen noch einige Gebäude. Zu meiner Verwunderung ließ TJ die vollkommen unbeachtet und lief einfach an ihnen vorbei Richtung Inselinneres. Nu ist er außer Sicht und per Funk meldet er sich ebenfalls nicht. Ich wüsste nur zu gern, was er jetzt treibt. Die paar Meter paddeln und das Schlauchboot auf den flachen Strand hinaufziehen. Kein wirkliches Problem. Ich habe schnurstracks den Ort durchquert. Da wird er gucken, der Jack, denn ich glaube nicht, dass sich hier etwas finden lässt. Der Ort ist laut meiner Recherchen später entstanden. Auf Luftbildern habe ich jedoch etwas gesehen. In gut 1 Kilometer in Richtung Südwesten erkennt man auf dem Satellitenbild mehrere viereckige, ja fast quadratische Grundmauern, die in einem Raster angeordnet sind. Sie liegen ganz in der Nähe eines mäandrierenden Bachlaufs. Ob dieser Wasser führt oder ein Überbleibsel der regelmäßigen Schneeschmelze ist, vermag ich noch nicht zu sagen. Die Mauern scheinen überwuchert zu sein. Als was sie dienten, weiß ich nicht. Vielleicht wurden dort zu Pelztierjägerzeiten Felle gegerbt und es waren Bassins. Egal. Dies scheinen zunächst die einzigen erkennbaren alten Relikte früherer Zeiten zu sein. Deshalb schaue ich mir die gleich etwas genauer an. Die Vegetation ist hier recht spärlich. Ich denke, ich werde ganz gut vorankommen. Bis dahin schalte ich aus. So, da bin ich wieder. Falls dieses Audiolog jemand außer mir hört, wunderst du dich eigentlich, warum ich immer sage, dass ich abschalte? Das könnte dir eigentlich Wumpe sein, denn auf dem Rekorder oder in einem Zusammenschnitt geht es sofort wieder weiter. Das hat zwei Gründe. Erstens, sollte mir was passieren, sollte der Rettungsmannschaft klar sein, dass ich eine beabsichtigte Aufnahmepause machte. Zweitens, der Hörer sollte wissen, dass eine Pause unbestimmter Länge zwischen dieser und der nächsten Aufnahme liegt. Nicht, dass jemand denkt, ich würde teleportieren oder so. Das ist nämlich im Jahre 2022 für komplexe Objekte meiner Masse noch nicht möglich. Boah, ich bin außer Atem. Scheiße. Nur so wenig, aber doch so anstrengend. Vor mir liegen die niedrigen, überwucherten Mauerreste. Ich habe keine Ahnung, zu was sie ehemals dienten. Das könnten Bassins gewesen sein, oder? Flache Läger zum Trocknen von Fellen. Oder waren es Gräber? Die Diagonalenlänge zwischen den, also den meist quadratischen Mauern, liegt bei circa 6 Metern. Und der Abstand zwischen den Karrees circa 2 Meter. Zwei dieser Objekte liegen abseits und etwas erhöht. Ich werde mir die zuerst anschauen. Boah, ich fühle mich gerade wie Indiana Jones. EJ und der verlorene Schatz des Captain Jack. Noch. Vielleicht ja bald der gefundene oder wiedergefundene Schatz, sofern ich das Versteck oder einen weiteren Hinweis finde. Zwei Löcher im Boden und keine Mauerreste. Eigentlich zu groß für Gräber, aber dennoch. Hatten Piraten nicht gern jemanden auf dem Schatz verwesen lassen? Nur so zur Sicherheit, damit man darunter nicht weitersucht? Ich meine, da war was. Gut. Hier sind oberflächlich keine Knochen, aber vielleicht sollte ich etwas graben. Es ist nur so, dass ich mich hier in einem Biosphärenreservat befinde. Darf man das dann? Naja, kann ich ja gegebenenfalls später machen. Ich guck mich lieber erst noch etwas um. Bis später. Während sich TJ umguckt, kommen wir zum Geocaching-Film dieser Episode. Es handelt sich um ein knapp zweiminütiges Video um die Dosenangelei. Zwei Protagonisten, vermutlich M und W, versuchen sich am 2.5.2021 an einem Angelcache. Mucke plärrt, ob's die GEMA weiß, was weiß denn ich, bevor sie wegfadet. Erst schiebt er die Teleskopangel nach oben, dann schwenkt der Kamerablick auf sie. Ein Rücken kann entzücken, während sie hektische Handbewegungen mit ihrer Rechten macht. Bildausschnitt und Tonspur vermitteln zunächst einen irritierenden Content, bevor der Schwenk sowohl Angel als auch den Bergungsversuch des Paddlings preisgibt, bevor die Protagonistin in der nächsten Szene die Cache-Höhe von 30 Metern echauffiert und sich an der ausreichenden Länge ihrer Angel erfreut. Mucke fadet ein und ein Kratzen ihrerseits an der Nase könnte als ein Hinweis auf eine leichte Übertreibung gewertet werden. Ohne Auflösung wird sodann ein Small in grüner Plastedose unter einer Wurzel gefolgt von einem Schwenk ins flache Land eingeblendet, während die Mucke dudelt. Sie tippelt auf dem Handy, redet unverständlich, denn die Mucke ist zu laut. Irren im lichten Wald, gefolgt vom Fund eines Vogelhäuschens, beenden dieses cineastische Meisterwerk, welches erfahrungsgemäß keines GIFs würdig wäre. Danke dafür. Da bin ich wieder. An den zwei Löchern war nichts zu finden, da habe ich mir die quadratischen Steinmauerwerke angesehen. Auch da war zunächst nichts. Aber sie sind überwuchert und mit Flechten bedeckt. Ich erwähnte ja, dass diese Relikte quadratisch im Karree angeordnet sind. Das ist so nicht ganz richtig, denn im Süden scheinen sie eine kleinere Kurve zu machen. Zudem steht eines etwas abseits in der südöstlichen Ecke. Wenn etwas aus dem Muster fällt, ist es meist etwas Besonderes. Entweder es war zuerst da oder wurde zuletzt hinzugefügt. Oder es wurde absichtlich separiert. Wie auch immer. Wenn es etwas zu finden gibt, dann mit größter Wahrscheinlichkeit dort, dachte ich, und hatte recht, denn hier liegt eine behauene Steinplatte innerhalb der Mauerreste in der östlichen Ecke. Ich werde zunächst vorsichtig das Moos entfernen. Hammer! Hier sind tatsächlich kyrillische Zeichen eingeritzt. Die Schriftzeichen kann ich nicht lesen, aber sie stehen rund um ein stilisiertes Etwas. Es könnte ein Tier sein, schlecht zu erkennen. Es wurde ein X drüber geritzt und darunter befindet sich ein Totenschädel mit gekreuzten Knochen. Das sieht aus wie ein... wie ein Frosch? Tatsächlich, das könnte ein Frosch oder eine ähnliche Amphibie sein. Blöd, dass ich das nicht lesen kann. Wäre ich jetzt Dr. Henry Jones, hätte ich bestimmt ein großes Blatt Papier und einen Bleistift dabei und könnte die Schrift durchreiben. Hätte, hätte, Feldtoilette. Aber vielleicht dient es lediglich der Abschreckung und deckt etwas ab. Ich sollte darunter sehen. Das Navi hat doch Kamera. Ist zwar jetzt nicht Full HD super scharf, aber sollte doch noch etwas erkennbar sein. Also erst das Bild, dann drunter gucken. So. Tatsächlich ein kleiner Hohlraum und modernde Holzreste. Scheinbar eine kleine verrottete Kiste und verrostete Kettenglieder. Liegt wohl schon was länger. Was ist das denn? Ein Päckchen. Scheint Leder zu sein, wurde aber augenscheinlich mit Pech behandelt, als ob man es kalfatern wollte. Wer wickelt was in Leder ein und bestreicht es dann mit Pech, um es in einem Kistchen mit Ketten zu sichern und unter einer Platte am Arsch der Welt zu verstecken? Ganz klar, ein Pirat. Aber Jack war kein Russe. Warum kyrillisch? Egal, ein Päckchen gehört ausgepackt. Also werde ich... Oh, ein Flugzeug. Ich schalte mal ab und mache mich hier weg. Ich muss ja auf diesem Präsentierteller nicht unbedingt auffallen. Von TJ war ja nichts zu sehen. Darum habe ich mich um die Maschine gekümmert. Mal nach dem Öl gucken und so. Irgendwann hörte ich ein Motorgeräusch, weswegen ich an Deck ging. Das war aber nur so ein kleines Flugzeug im Anflug auf die Beringinsel. Ich wollte gerade wieder hinuntergehen, da sah ich TJ zwischen den Gebäuden zum Strand laufen. Ich hab einen Frosch im Hals oder so. Ein ungewohnter Anblick. Wusste gar nicht, dass er rennen kann. Er beeilte sich, ins Boot zu kommen und ruderte wie ein Irrer. Kaum war er längsseits, meinte er, ich solle den Anker aufholen und aufs offene Meer herausfahren. Na, ab und zu hat er ja seine 5 Minuten, aber ich tat, wie mir geheißen, während er sich ohne weitere Erklärungen in seine Kajüte verkrümelte. Ich will ja hoffen, dass mich niemand gesehen hat. Sicher ist sicher. Nachher war das ein religiöser Ort oder was weiß ich und man kommt wegen Unwissenheit nach Sibirien, weil man den Ort durch bloße Anwesenheit geschändet hat. Oder weil man Naturgut oder Artefakte mitgenommen hat. In manchen Ländern wird man schon verknackt, wenn man einen Stein oder Sand vom Strand mitnimmt. Da kann man schon mal für 10 Jahre in den Bau wandern. Ich weiß nicht, wie das hier läuft, deshalb habe ich erstmal besser die Biege gemacht. Und nun schauen wir mal, was in dem Päckchen ist. Es ist nicht nur gewickelt, sondern auch an den Enden sauber vernäht. Die gute Arbeit eines Segelmachers. Ich werde versuchen, die Nähte aufzutrennen. Mit dem Messer geht's nicht gut. Aber ich habe irgendwo noch einen kleinen Schrägschneider. Damit sollte der geteerte Zwirn noch besser durchzuknipsen sein. Ah. Das geht deutlich besser. So, noch ein bisschen, aber das ist aber auch ordentlich verklebt, fast wie Dachpappe auf dem Flachdach. Jetzt ist frei. Ich wickel es ab. Offenbar hat jemand eine kleine Tasche mit einer überdimensionalen Klappe aus Leder genäht. Die Klappe wurde mehrfach um die Tasche gewickelt und dann auf dem letzten Stück mit Teer oder Pech verklebt. Danach hat man zusätzlich die Seiten vernäht und das Ganze erneut mit Pech bestrichen. Und darin ist... Ah, ein Stück Segeltuch, in das etwas eingenäht wurde. Wie ein Leichnam vor der Seebestattung, nur viel kleiner und von anderer Form. Die Länge entspricht circa der Spanne, wenn man Daumen und kleinen Finger weitmöglichst abspreizt. Ob es ein Tier ist? Aber wer macht sich so viel Mühe mit einem Tierkadaver und setzt ihn auf einer Insel bei? Das muss was anderes sein. Naja, spekulieren bringt mich nicht weiter. Ich mach's auf. Vorsichtig die Nähte auftrennen. Hier noch. So, und jetzt vorsichtig auswickeln und es ist, wer auch immer das hier hört, wird es nicht glauben. Und mit diesem Bomben-Cliffhanger, Nahttrenner endet diese Episode. Das war Konservenradio Dosenhausen Episode 45 vom 7.05.2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, E-Mail oder via Twitter @RadioKRD entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter. Wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche Giga Corona. Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis. Preobrazhenskoje? Preobrazhenskoje? Ist ja nicht so, als könnte ich es nicht aussprechen, ne? In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal.